Liens, du Dolomiten Diamant im wunderschönen Osttirolerland. Die Berge hoch, es ist so klar, der Winterwald so wunderbar. Olaretti, Olaretti, Olaretti, Olaretti, Olaretti, Olaretti, Olaretti, Olaretti, Olaretti, Olaretti, Olaretti, Olaretti. Zettersfeld rum bist und auf die hohen Berge siehst, bringt dir ein Johler aus der Brust, voll Freude, voller Lebenslust. Ob Sommer oder Winterszeit, wird dir ums Herz dann immer weit, das Echo alt, die Alpen blühen, zu dir allein zieht es mich hin. Im wunderschönen Osttirolerland, die Berge hoch, der See so klar, der Winterwald so wunderbar.